Yeah. Uh-huh. Baby, Mann, ich weiß, du bist gut erzogen, aber sag es. Deutschrap ist ein Hurensohn. Baby, Mann, ich weiß, du bist ne Lady und bist gut erzogen, aber sag es. Deutschrap ist ein Hurensohn. Alles Fake, alles Lüge, alles Photoshop. Alles Party, alles Happy, alles Strobopop. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Alles Fake, alles Lüge, alles Photoshop. Alles Party, alles Happy, alles Strobopop. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Ihr ganzen Wichser, ihr seid nicht auf meinem Level. Keine Zeit für Battle, hab zu viel auf meinem Zettel. Alles Heavy Metal, so wie meine Kette. Komme nicht mit Wenn und Aber, bla, hätte, hätte. Maskulin Frank White im gelben Mustang. Du Opfer hältst die Luft an, da drüben hält dein Bus an. Sieht es endlich eine Rütze, geh's kaufen, ne Spinner. Maskulin, das ist der Sound für Gewinner. Ja, ich steh auf Haus mit dicken Arsch, à la Nicki Minaj. Eure Haus haben alle Pickel am Arsch. Undercover Polizei. Diese Bullen hören mein iPhone ab. Schön Gruß an eure Frauen, wenn ich euch schon mal in der Leitung hab. Motherfuck, what? Wer ist dieser Farid-Bang? Bevor du mich fiesst, kann SAV sich seine Haare kämmen. Warum gibt es auf der Welt keine Liebe? Das Einzige, was zählt, ist die Geldzählmaschine. Alles Fake, alles Lüge, alles Photoshop. Alles Party, alles Happy, alles Strobopop. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Alles Fake, alles Lüge, alles Photoshop. Alles Party, alles Happy, alles Strobopop. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Deutscher Rapper hasst mich, weil ich zu viel provoziere. Großer Wagen, große Fresse, große Ziele. Ihr habt nie an mich geglaubt, egal, ich mach es selber. Deutsche Rapper kiffen noch im Zelt und trinken Selta. Ich komm auf die Summer Jam im Rover, Game Over. Die können flexen, ich mach meine Kohle mit Pullover. 30 G's im Monat, Schnappen fallen in Ohnmacht. Die Polizei, die stresst mein Arsch, als wär ich Dunkin' Donuts. Cruise durch die City, 24-7. Keine Angst vor Fliegen, Beam auf Vierrad angetrieben. Machen 24-7, 24 Riesen. Ihr seid maskuliner, doch wir sind am maskulinsten. Mein Auto ist ein Sixer, mein Waschbutt ist ein Sixer. Ich rase durch den Blitzer, überfahre ein paar Hipster. Ja, ich bin ein neureicher, gottverdammter Wichser. Und Hater sind geblendet, denn die Felgen sind am Blitzern. Alles Fake, alles Lüge, alles Photoshop. Alles Party, alles Happy, alles Strobopop. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Alles Fake, alles Lüge, alles Photoshop. Alles Party, alles Happy, alles Strobopop. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Sie haben Gangster-Rap gefickt und darum fick ich sie zurück. Baby, Mann, ich weiß, du bist gut erzogen, aber sag es. Deutschrap ist ein Hurensohn. Baby, Mann, ich weiß, du bist ne Lady und bist gut erzogen, aber sag es. Deutschrap ist ein Hurensohn.